Kannst du eine Taube nachmachen? Wir verteilen. Ich war schon einmal, bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir, zum Ring wieder ganz allein. Dabei und um 8 Uhr morgens hast du dann einen Cocktail in der Hose, der sich gewaschen hat. We'll be right back.